gepackt und noch ein paar Sachen dazu. Sind auf der Straße, Musik dazu. Sagst plötzlich, wohin nur, was wollen wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße, hör Musik dazu und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Nacht wird und halten wir an, machen ein Lagerfeuer und spüren entspannt. Du sagst, wir sind auf der Straße, was sehen wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße, hör Musik dazu und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Thank you.